Also ich als Stadtkind hätte dieses Grollen ehrlich gesagt für einen Löwen gehalten. Aber weit gefehlt. Was will uns dieses Tier wohl sagen? Vielleicht, dass es sich hier um einen seltenen Waldelefanten handelt. Vielleicht, dass er in Afrika lebt. Vielleicht aber möchte er auch nur Smalltalk mit uns machen und uns erzählen, dass das Wetter schön ist und was er Leckeres zu Mittag gegessen hat. Ich weiß es nicht. Die Forscher von der amerikanischen Cornell-Universität kennen sich besser aus mit den Dickhäutern. Vor 10 Jahren haben sie das Elephant Listening Project ins Leben gerufen. Das ist zum Beispiel die Begrüßung von Tante Kate und Nichte Tess. Bei Elefanten scheint es nicht unhöflich zu sein, sich ins Wort zu fallen. Wissenschaftlich sind die Aufnahmen deswegen interessant, weil die erst kürzlich als eigene Art erkannten Waldelefanten selten geworden sind und scheu im Dickicht leben. Anstatt sie ständig aufzuscheuchen, hat man Mikrofone installiert. So können die Forscher relativ bequem herausfinden, wie viele Elefanten hier leben. Eine sicher angenehmere und genauere Methode, als die Kothaufen der Herde zu zählen. Als Nebeneffekt hört man leider auch Wilderer, die immer noch Elefanten wegen ihres Elfenbeins abschießen. Aber so kann man den Übeltätern hoffentlich häufiger auf die Schliche kommen. Mehr Informationen und vor allem schöne Fotos der Elefanten gibt es im Internet unter elephantlisteningproject.org.